Alles, was ich hab, hab ich dir gegeben. Naja, was heißt gegeben? Du hast es einfach genommen, ohne zu fragen, ob es wehtut. Jetzt steh ich hier und lieb dich immer noch. Was soll ich machen? Ich war auf der Reise, wie Nathan der Weise. Ich schrie nach Liebe, jetzt bin ich leise. Der Weg zu deinem Herzen, deine Einflugschneise. Du hast mich abgewiesen, so schließen sich die Kreise. Gesagt, getan und schon wieder vergessen. Die Macht des Schicksals, sie will mich erpressen. Ich weiß ganz genau, ich bin von dir besessen. Es liegt auf keinen Fall in meinem eigenen Ermessen. Ein dünner Faden, gesponnen aus Leid. Mann, wie tat das weh und ich war bereit. Ich wollte es beenden, aber nicht mit deinem Streit. Freiheit wollte ich spüren, doch das geht nur zu zweit. Die Hunde der Nacht habe ich auf mich gehetzt. Jetzt bin ich gefangen in meinem eigenen Netz. Ich will dir gerne sagen, wie sehr ich dich mag. Ich will dir alles geben, alles was ich hab. Strecke verloren, der Schmerz dringt viel aber durch meine Poren. Liebesdämonen haben sich verschworen, als ihr Opfer haben sie mich auserkoren. Ich will nicht sterben, ohne geliebt zu haben. In meinen Träumen höre ich nur Klagen. Ich schau hoch, was sehe ich, Dämmel voller Raben. Ich sehne mich nach dir, nach deinen wundervollen Gaben. Ich glaube, ich war einfach zu unkonzentriert. Die Arbeit, der Stress haben mich irritiert. In meinem Universum habe ich dich zentriert. Komm doch zurück, bevor mein Herz erfriert. Ich habe die Chance meines Lebens verpasst. Armes Fall der Liebe, er hat mich erfasst. Ich will bei dir sein, doch ich fall dir zur Last. Mein Herz wird ewig suchen, es macht niemals Rast. All I have to give is love. Leer. Ich stehe hier rum. Ich fühle nur Schmerz.